A ganz, a kleines Bankerl vor ein Häusern aus Storn und a Birgle, a Schneidix nur für mich ganz allein. Und a Birgle, a Schneidix nur für mich ganz allein. Thank you.